Auch der Tag eines Volkskammerabgeordneten hat bekanntlich nur 24 Stunden. Aber unter den DDR-Volksvertretern mag es inzwischen eine ganze Anzahl geben, die sich wünschen werden, sie hätten noch etwas mehr Zeit bis zum 1. Juli, bis zum Stichtag für die deutsch-deutsche Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion. Denn es gibt noch eine Menge zu verhandeln, auszudiskutieren in der Volkskammer und die Tagesordnung ist noch lang. Und deswegen wird es auch morgen am Wochenende also in der Volkskammer weitergehen. Eine Bilanz der heutigen Volkskammerarbeit zieht Rolf Horst Rasch aus unserem Berliner Studio. Zu beneiden sind Sie nicht, die Abgeordneten der Volkskammer, wie Sie mühsam und dennoch fast atemlos Gesetz für Gesetz diskutieren wollen oder auch nur abhaken können. Gesetze, die ohnehin nur die Übernahme oder zumindest die Anpassung an die der Bundesrepublik bedeuten. Zu bewundern sind Sie schon, mit welchem Ernst Sie diese Aufgabe wahrnehmen und mit welcher Geduld. Und bis zum späten Nachmittag rund 25 Tagesordnungspunkte in 2 Tagen bewältigt haben, vom Gewerberecht bis zum Patentrecht. Als Beispiel nur herausgegriffen die Debatte um ein Umweltrahmengesetz, das wegen der Ausarbeitung in einer deutsch-deutschen Expertenkommission auch gleich zur Umweltunion hochstilisiert wird. Die Umweltunion ermöglicht endlich eine Absage an solche schizophrenen Erscheinungen der Vergangenheit wie, möchte 3 nennen, die Bezahlung von Kurtaxe durch Urlauber, dort wo gleichzeitig Waldarbeiter Schadstoffzulage bekamen. Oder dass Bürgern, die über bedrohliche Umweltbelastung informierten, Ordnungsstrafen auferlegt wurden und nicht den Betreibern, die ständig geltendes Recht verletzten. Oder ein drittes Beispiel, die wiederholte 100-fache Überschreitung von gesetzlich festgelegten Emissionen beziehungsweise Emissionsgrenzwerten, ohne dass Konsequenzen durch staatliche Kontrollorgane eingeleitet wurden. Alltagsbilanzen sind das, aus der Vergangenheit für die Zukunft, insofern immer auch bürgernah. Trotzdem dürften die Zuschauer von Direktübertragungen im Fernsehen, von jeder Sitzung übrigens, nicht allzu viel Aufmerksamkeit darauf verwendet haben. Es sei denn, an dem Punkt, an dem die Volkskammer heute die Renten für ehemalige Stasi-Mitarbeiter noch einmal an der Obergrenze herabgesetzt hat, von ursprünglich 1.200 auf nur noch 990 Mark. Die Mindestrente von 495 Mark gilt auch für diesen Personenkreis. Oder auch bei der Verabschiedung eines Gesetzes, mit dem verhindert werden soll, dass ehemalige SED-Funktionäre unrechtmäßig erworbenes Geld in voller Höhe umtauschen können. Da, wie gesagt, ist die Volkskammer dem Volke nahe, auch dann, wenn sie beispielsweise das Kommunalisierungsgesetz diskutiert, die Überführung von Volkseigentum in Kommunaleigentum. Denn was bleibt denn nach der Vereinigung noch übrig von der DDR, so wurde gefragt? Die Gemeinden, die Städte, die Länder. Und denen müssen wir geben, was wir noch haben. Das Gesetz über die Ländergründungen ist erst morgen dran. Man muss nicht gerade zu den Verfechtern der alttestamentarischen Forderung gehören, die da lautet Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber so manchen Zeitgenossen erstaunte es dann doch, wie unbehelligt die meisten Spitzenfunktionäre des alten SED-Regimes ihrem Pensionärsalltag unbehelligt nachgehen. An der Spitze Erich Honecker, dessen Gesundheit allerdings in der Tat schon schwer angeschlagen zu sein scheint. Aber gerade in seinem Fall könnte ihn die eigene Vergangenheit nun doch einholen. Näheres dazu von Hermann Finke. Die Justiz der DDR macht jetzt doch Anstalten, rechtlich gegen die ehemalige SED-Führung wegen der Verbrechen an der deutsch-deutschen Grenze vorzugehen. Der amtierende Generalstaatsanwalt Günther Seidel erstattete heute Anzeige wegen Mordverdachts gegen Erich Honecker. Honecker soll als früherer Vorsitzender des Nationalen Sicherheitsrates zur Rechenschaft gezogen werden. Zum Gegenstand der Anzeige sagte in einem kurzen Telefongespräch der Sprecher des Generalstaatsanwaltes Dieter Platt: Der Gegenstand dieser Anzeige ist juristisch betrachtet der Verdacht von Mord im Sinne des DDR-Strafgesetzbuches. Und es geht dabei sachlich, inhaltlich um die Dinge, die mit den Todesschüssen an der Grenze zusammenhängen, dem Bau und der Funktionsfähigkeit und Anwendung der Selbstschussanlagen und der Minen. Herr Platt, die Frage, die sich natürlich jetzt stellt, lautet, weshalb gerade zu diesem Zeitpunkt, weshalb nicht schon früher eine solche Anzeige? Ja, eine berechtigte Frage. Und ich glaube, hier kann man nicht übersehen, dass der amtierende Generalstaatsanwalt sich über den Stand der Untersuchungen informieren ließ und eine Entscheidung treffen musste, die nun in dieser Richtung ging, wie wir das gemeldet haben. Es hat ja schon andere Versuche gegeben, strafrechtlich gegen Erich Honecker vorzugehen. Was bedeutet das jetzt? Hat das eine neue Qualität? Ist das ein Neubeginn? Ja, das ist insofern ein Neubeginn, dass ein weiterer Verdachtspunkt hinzukommt, wobei ich darauf hinweisen muss, dass juristisch betrachtet auf der Grundlage der noch gültigen strafprozessualen Bestimmungen der DDR es um eine Anzeige und noch nicht um ein Ermittlungsverfahren geht. Also es geht um, wenn man so will, den Anfangsverdacht, der hier geprüft werden muss. Bislang hat es die DDR-Gerichtsbarkeit mit der Prüfung nicht besonders eilig. Das zögerliche Vorgehen gegen Schreibtischtäter, also gegen solche SED-Größen, die zum Beispiel den Schießbefehl erteilt haben, wird Justizminister Kurt Wünsche angelastet. Wünsche, der bereits im SED-Staat das Justizressort geleitet hatte, wird vorgeworfen, plötzlich auf strikte Legalität zu achten. Auch der oberste Militärstaatsanwalt der DDR hatte kürzlich gemeint, es gebe kaum Möglichkeiten, wegen der Todesschüsse jemanden strafrechtlich zur Rechenschaft zu ziehen. Der amtierende Generalstaatsanwalt sieht das offenbar anders. Kurz vor dem Stichtag 1. Juli, kurz vor der Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion also, trafen sich heute in Bonn noch einmal die Innenminister von Bund und Ländern mit Regierungsvertretern der DDR. Und was es den Chefs der Innenressorts dabei im Einzelnen ging, erfahren Sie jetzt von meinem Bonner Kollegen Peter Heinemann. Die Vertreter der DDR-Regierung nahmen zum zweiten Mal an einer Innenministerkonferenz teil. Dieses deshalb, weil im Mittelpunkt der Beratungen die weitere Zusammenarbeit zwischen den Bundesländern und der DDR stand, insbesondere im Polizeibereich. Aber auch konkret Politisches wurde im Zusammenhang mit der Vollendung der deutschen Einheit und den entsprechenden Länderinteressen heute in Bonn erörtert. Dazu der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, der baden-württembergische Innenminister Dietmar Schlee. Die Innenministerkonferenz hat gegenüber dem Bund ihre Forderung noch einmal bekräftigt, die Länder möglichst frühzeitig bei weiteren Schritten auf dem Weg zur deutschen Einheit zu beteiligen. Wir haben zugleich an die DDR-Regierung die Bitte gerichtet, keine Regelungen zu treffen, die sich rechtlich oder faktisch zu Lasten des Föderalismus in einem geeinten Deutschland auswirken können. Nach den Worten von Minister Schlee machte die Innenministerkonferenz ferner deutlich, dass im Rahmen der deutschen Einheit einer auf den freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat verpflichteten Polizei besondere Bedeutung zukomme. An der in diesem Bereich bestehenden Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern, die Gewährleistung der inneren Sicherheit gehört im Wesentlichen zum Verantwortungsbereich der Bundesländer, solle festgehalten werden. Im Mittelpunkt der Beratungen der Innenminister stand heute in Bonn der Bericht der deutsch-deutschen Arbeitsgruppe zur Intensivierung der polizeilichen Zusammenarbeit. Diese Arbeitsgruppe hatte sich schwerpunktmäßig mit Fragen der Terrorismusbekämpfung, der unmittelbaren Zusammenarbeit der Polizeidienststellen des Bundes und der DDR auf dem Gebiet der Fahndung sowie der Vorbeugung und Umweltkriminalität befasst. Dazu Innenminister Schlee. Wir waren uns darüber einig, dass bereits vor der Wiedervereinigung beider deutscher Staaten die Schaffung eines sicherheitspolitischen Netzwerkes dringend notwendig ist. Die aktuellen Ereignisse um die Terroristen machen, die Festnahmen machen, glaube ich, deutlich, wie wichtig ein solches sicherheitspolitisches Netzwerk gerade für die nächsten Wochen und Monate bereits ist. Ziel unserer Beratungen war die schnellstmögliche Schaffung einer deutsch-deutschen Fahndungsunion. Zu diesem Netzwerk soll bei der Terrorismusbekämpfung ein umfassender Informationsaustausch zwischen dem Bundeskriminalamt und dem Zentralen Kriminalamt der DDR gehören und auf die Länder ausgedehnt werden. In diesem Zusammenhang erwartet die Innenministerkonferenz eine rasche Auswertung aller Erkenntnisse, die sich aus den Festnahmen gesuchter Personen in der DDR ergeben. Außerdem soll eine alsbaldige Anbindung der DDR an das Informationssystem der Polizei der Bundesrepublik erfolgen und im Bereich der Rauschgiftkriminalität sollen gemeinsame Ermittlungskommissionen eingerichtet werden. Ähnliches solle gelten bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität und der Wirtschafts- und Umweltkriminalität. Die Balten, meine Damen und Herren, waren vor knapp 2 Jahren die ersten, die die Weltöffentlichkeit darauf aufmerksam gemacht hatten, dass es in der Sowjetunion ein drängendes Nationalitätenproblem gibt. Vor allem die Litauer präsentierten sich stets als hartnäckige Verfechter ihres Wunsches nach staatlicher Autonomie und nach Unabhängigkeit. Und in diesem Frühjahr erst schien sich der Konflikt Litauens mit der Zentrale in Moskau, ja mit Michail Gorbatschow selbst, zu einer ernsten Krise zuzuspitzen, bei der Gewaltanwendung nicht mehr ausgeschlossen wurde. Im Moment aber ist wieder Gesprächsbereitschaft erkennbar zwischen Moskau und Vilnius. Weitere Einzelheiten von Eduard Neumeier. Wenn nicht noch heute im Verlaufe des Abends, so wohl doch noch in dieser Woche, müsste die Entscheidung des litauischen Parlaments fallen, die Unabhängigkeitserklärung vom 11. März einstweilen auszusetzen. Noch ist es offen, wie die Abstimmung ausgeht. Unter Abgeordneten, so wird berichtet, besteht das Gefühl, unter massivem Druck nicht nur der sowjetischen Macht zu stehen, sondern auch vom Westen im Stich gelassen worden zu sein und eine Entscheidung treffen zu müssen, die einer Kapitulation gleichkomme. Manchem scheint jedenfalls die Zustimmung ohne eine Zusicherung Moskaus schwarz auf weiß auf baldige Unabhängigkeit ganz schwer zu fallen. Eine Vorentscheidung dürfte allerdings getroffen worden sein, als der Präsident der Republik, Vytautas Landsbergis, nachmittags für die Aussetzung des Beschlusses über die Unabhängigkeit eintrat. Sein Wort wiegt in dieser Sache deshalb besonders viel, weil er bisher an der Spitze der Unbeugsamen gestanden, ja, die ganze Entwicklung hin zur Unabhängigkeitserklärung selber initiiert hatte. Bis vor kurzem war an ihm ein Kompromiss gescheitert. Er hatte Nein gesagt, als die Idee der Aussetzung von den beiden westlichen Politikern François Mitterrand und Helmut Kohl in einem gemeinsamen Brief anempfohlen wurde. Er hatte Nein gesagt, als die Ministerpräsidentin Litauens, Frau Prunskiene, nach einer Reise durch den Westen und einem ersten unverhofften Gespräch mit Michail Gorbatschow zu einem Einfrieren der Unabhängigkeitserklärung neigte. Und er blieb auch fest, als die sowjetischen wirtschaftlichen Sanktionen Wirkung im privaten und im öffentlichen Leben und natürlich auch in der Wirtschaft Litauens selber zeigten. Doch wird das Litauische einlenken, wenn es denn dazu kommt, vor allem auf Gorbatschow selber zurückzuführen sein. Er hat sich, seit er aus den USA zurück ist, schon 2-mal mit Landsbergis zu einem persönlichen Gespräch getroffen. Er hat ihm wie zuvor Frau Prunskiene zugesichert, dass Litauen seine Unabhängigkeit in 2-3 Jahren erhalten werde. Am Wort Gorbatschow zweifeln in Litauen viele, aber eigentlich ist der Zweifel nicht seriös. Gorbatschow würde an seinem Wort gemessen, wenn er in der fraglichen Frist die litauische Unabhängigkeit verweigerte. Auch die allgemeine Entwicklung in den sowjetischen Republiken hin zur Unabhängigkeit wird die litauische Tendenz stützen. Was freilich wird, wenn Gorbatschow in 2-3 Jahren nicht mehr in der Verantwortung stehen sollte, dafür gibt es keine Gewähr. Aber die gäbe es auch nicht, wenn Gorbatschow schon jetzt Möglichkeiten sähe, den Litauern ihren Wunsch zu erfüllen. Wenn in Moskau, wofür es keine Anzeichen, wie wohl entsprechende Sorgen gibt, aber ein Politiker des alten Schlages an die Macht käme, nun, dann hinge Litauen so oder so noch am Nabel der Sowjetunion. Indem Litauen aber Gorbatschow entgegenkommt, erhöht es seine Chancen auf die alsbald ersehnte Freiheit. Der große Prüfstein bis weit in die 80er Jahre hinein war die Menschenrechtsproblematik im Verhältnis zwischen Ost und West. Stichworte wie Dissidenten in sibirischen Lagern, Gewissensgefangene, Einschränkung der Freizügigkeit. Mit diesem Sündenkatalog konfrontierten westliche Staaten, aber auch Organisationen wie Amnesty International regelmäßig die Sowjetunion und ihre damaligen Satelliten. Heute nun ging in Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen eine Menschenrechtskonferenz zu Ende, die dort im Zusammenhang mit der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, kurz KSZE, einberufen worden war. Zum Abschluss der KSZE-Menschenrechtskonferenz nun eine Bilanz von Johannes Dose. In Kopenhagen erhielt ganz Europa heute verbriefte Freiheitsrechte. Das neue europäische Grundgesetz verpflichtet alle an der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa beteiligten 35 Staaten, unter ihnen die Sowjetunion, die USA und Kanada, die grundlegenden Freiheits- und Bürgerrechte zu respektieren. Was bisher nur im Westen galt, soll künftig im ganzen Kontinent einschließlich der Sowjetunion Gültigkeit erlangen. Die Abhaltung freier und geheimer Wahlen, die Bildung von Parteien und der Respekt vor der Glaubens- und Meinungsfreiheit. Jeder hat das Recht, sein Heimatland zu verlassen und in dieses zurückzukehren. Der Folter wird eine deutliche Absage erteilt. unabhängige Gerichte und Verwaltungsorgane sollen das Recht und die Menschenrechte einhalten. So erfreulich diese Fortschritte der dreiwöchigen Beratungen sind, so bedauerlich bleibt, dass die Schaffung einer Klage- und Kontrollinstanz zur Überwachung der Einhaltung der Freiheitsrechte verfehlt wurde. Auch das Ziel, die Todesstrafe abzuschaffen, wurde nicht erreicht. Hier machten sich nationale Widerstände einiger Staaten geltend, unter ihnen die USA und die Sowjetunion. Sie verwiesen auf ihre Verfassungen, die von den jeweiligen Delegationen nicht außer Kraft gesetzt werden konnten. Entgegen der ursprünglichen Absicht wurde der Abschnitt des Schlussdokuments über die Stellung nationaler Minderheiten stark verwässert. Der Aufbruch in Mittel- und Osteuropa veranlasste einige Staaten, unter ihnen Frankreich, als Bremse aufzutreten. Andere Opponenten waren Bulgarien, Rumänien und Griechenland, nicht aber die Sowjetunion. Angesichts der beispielhaften Verhältnisse der Minderheiten im deutsch-dänischen Grenzland wurde es von der dänischen Präsidentschaft bedauert, auf diesem Gebiet keinen wirklichen Durchbruch erzielt zu haben. Dennoch nannte der dänische Außenminister Uffe Ellemann-Jensen das einstimmig verabschiedete Schlussdokument der zweiten Konferenz über die menschliche Dimension der KSZE einen europäischen Freiheitsbrief. Er sei ein großer Schritt nach vorn. Der nächste wird in Moskau genommen, wo die Kopenhagener Konferenz im kommenden Jahr fortgesetzt wird. Zu hoffen bleibt, dass sie in dem Geiste stattfindet, den der sowjetische Delegationschef Reschetow für die Beschlüsse in der dänischen Hauptstadt in dem Satz zusammenfasste, hier sei ein neues europäisches Grundgesetz beschlossen worden. Während in Polen die wirtschaftliche Situation gespannt bleibt und sich die soziale Situation dort deshalb weiter verschärft, sorgt die bevorstehende deutsche Währungsunion für zusätzliche Nervosität im östlichen Nachbarland. Viele Polen nämlich haben zum Teil erhebliche Geldsummen in DDR-Mark angespart und möchten dieses Geld jetzt schnell noch ausgeben, bevor es dann wertlos wird. Wie sich die Situation in Berlin darstellt, das schildert Ihnen jetzt Dagmar Rhein. Zwischen Frankfurt-Oder und Ost-Berlin geht nicht mehr viel. Kilometerlange Schlangen vor den Tankstellen, alle Rast- und Imbissstätten völlig überlastet. Dass die Polen seit Jahr und Tag gern und oft in die DDR kommen, Stichwort Einkaufsparadies, ist bekannt. Vor dem Tag X jedoch schwillt ihr Andrang zum Dauerstau. Ein Fernfahrer berichtet. Ach Gott, bis wir morgen an die Grenze, das war wann mal 6, 7, um 7:30. Da war bei uns also die Stolpe, die Einreise nach West-Berlin zu, das war voll gewesen, die Grenze. Aber nur Busse, nur polnische Busse. Und ich habe von Kollegen gehört, die von Frankfurt ausgekommen sind, die sagten dann, dass da, also oben an der Grenze, die mussten also 6 bis 7 Stunden warten. Allein durch die Ausreise jetzt von den Polen her, wa? Was wollen die polnischen Besucher in den letzten Stunden vor dem 1. Juli? Ein DDR-Bürger denkt laut nach. Meine Vermutungen zu dem Thema sind, dass die polnischen Bürger eben befürchten, dass die Visapflicht ab 1.7. eingeführt wird und dass dann ihre Reisefreiheit doch stark eingegrenzt wird. Weil ja dann gewisse Gründe vorliegen müssen, um hier einreisen zu dürfen. Und ist ja doch ein Großteil der polnischen Bevölkerung hierher gekommen, um regen Handel und Wandel zu treiben. Und es wird auch viel durch Geldwechsel oder so, wird auch viel Profit rausgeschlagen. Also sie treiben Handel hier wie auch in West-Berlin. Unter der Bevölkerung gibt es da auch Missstimmung, weil auch viele Waren weggekauft werden von den Polen. Das war ja schon über Jahre so. Bloß da wurden ja auch entscheidende Maßnahmen verlangt, die von der Regierung nicht durchgeführt wurden. Und das hat natürlich auch zu Spannungen in der Bevölkerung geführt. Ja. Was dieser Mann eher vorsichtig formuliert, klingt härter, sobald das Mikrofon ausgeschaltet ist. Polen kaufen alles weg, sie klauen wie die Raben, betrügen, wo sie können. Keine Spur brüderlicher Zuneigung zum Brudervolk im Osten. Einer versteigt sich sogar zu der Behauptung, 99% aller in Berlin gestohlenen Autos wanderten nach Polen. Fest steht, zig Millionen DDR-Mark liegen auf polnischen Konten. Deren Besitzer hatten auf den Währungsunionssegen auch östlich der Oder gerechnet. Falsch. Diese Beträge werden voraussichtlich keineswegs in harte D-Mark, sondern zu schwachem Kurs in Zloty getauscht. Mag sein, dass viele in Panik daheim ihre Konten jetzt leergeräumt haben und nun versuchen, in Ost-Berlin dafür noch Ware zu bekommen. Die Stimmung in einer völlig überfüllten Imbissstube an der Haupteinfallstraße nach Berlin ist gedrückt. Missmutig löffeln die Leute ihre Soljanka-Suppe zum alten Ostpreis von 1 Mark, gönnen sich dazu ein Westbier für 3,50 Mark Ost oder eine Cola für 3 Mark Ost. Die Polen tauschen noch immer schwarz, sagen hier alle. Sie versuchen noch heute, wie die Weltmeister, umzurubeln. Dann kaufen sie uns hier den letzten Liter Milch weg. Und? Würden Sie unsere gestrige Zeitung gelesen haben, da steht drin, dass dort in Polen ungefähr Spareinlagen der DDR-Mark bis 40 Milliarden vorhanden sind. Außerdem sind da noch einige im Sparstrumpf und die versuchen das jetzt hier noch kurzfristig umzusetzen. So einfach ist das, unserer Meinung nach, ja. Dabei ist gar nicht mehr so viel zu kaufen, oder? Nee, die Warendecke dürfte das an für sich nicht mehr irgendwie auffangen können. Wir haben ja Mühe, hier einen 10-Mark-Schein umzusetzen. Ja, meine Damen und Herren, wir hatten eigentlich vor, Sie auch noch zu informieren über die Ozonschutzkonferenz in London. Leider kommt die Leitung nicht zustande. Deshalb bleiben wir beim Thema. Der Kollege Ulrich Leithold hat sich im DDR-Bezirk Dresden umgehört und umgesehen, wie dort so die Stimmung ist, kurz vor dem Stichtag am 1. Juli. Hören Sie hier seine Straßenreportage. Darf ich Sie mal stören? Sie haben gerade ein Los gekauft. Werden Sie Ihr Geld nicht mehr anders los? Ja, so ist es. Ich kriege mein Geld nicht mehr los, nein. Schon was gewonnen? Nein, noch nicht. Ich bin gerade dabei. Alles nieten. Was würden Sie denn machen, wenn Sie jetzt eine größere Summe gewinnen? Da müssen wir uns eben nochmal einstellen und einzahlen. Aber die großen Gewinne sind länger weg. Dresden-Prager Straße, Fußgängerzone. Bei fast 30 Grad kommen so manche Sachsen auf die ausgefallensten Ideen, wie die keine zwei Tage mehr gültige DDR-Währung unter die Leute zu bringen oder doch vielleicht zu vermehren wäre. 1000 Mark Höchstgewinn locken, auch wenn es nur Ostmark sind. Lotterie, das sei wie eine Seuche in Dresden, meint die Losverkäuferin. Andere hoffen ebenfalls auf eine schnelle letzte Ostmark. Fliegende Händler. Sie verramschen Billigware aus dem Westen, geschmacklosen Modeschmuck, Sonnenbrillen oder Einfachspielzeug. Das Zentrum-Warenhaus, vor dem sie ihre Tische aufgebaut haben, ist heute und morgen geschlossen. Inventur, so steht's auf einem Schild. In den Schaufenstern wird schon für Montag dekoriert und in D-Mark ausgezeichnet. Ein Sakko für 159, eine Hose für 69,90 und ein Hemd für 37,50 Mark. Nebenan hängen noch die trotz Preissturz übrigen DDR-Textilien. Geduld braucht, wer in der noch geöffneten Kaufhalle letztes Ostgeld ausgeben möchte. Eine Stunde stehen, bis ein Einkaufswagen frei ist, keine Seltenheit heute. Die Regale sind nur mit dem Nötigsten gefüllt. Immerhin, dass es das begehrte, aber früher so rare Radeberger Bier gibt, entschädigt die meisten. Hochbetrieb auch im Frisiersalon. Eine Friseuse seit 6 Uhr früh bei der Arbeit leicht gestresst. Alle Viertelstunden haben die Kollegen im Normal eingeschrieben, wenn Lockwellen sind. Und wir haben 13 Kollegen, da können Sie sich ungefähr auswaschen, ist enorm, was hier durchgeht. Haben Sie den Eindruck, dass die Leute heute den Termin noch mal nutzen, um für DDR-Geld sich die Haare frisieren zu lassen? Einige sicher, aber viele kommen regelmäßig in ihren Turnus und sind eben gerade heute dran halt. Aber ab Montag kostet ja wahrscheinlich wesentlich mehr. Naja, ein Haarschnitt kostet um die 10 Mark jetzt ungefähr bei uns und dann ungefähr das Doppelte. Wir wissen es noch nicht, wie gesagt, genau. Meinen Sie, dann kommen weniger Leute? Ja, das wissen wir noch nicht. Die meisten sagen nein, sie verzichten nicht drauf, aber das viele andere, was da noch auf uns zukommt, das kann sicher keiner noch richtig einschätzen. Ne? Da ist die Sorge um den Arbeitsplatz nach dem 1. Juli nicht zu überhören. Wir sind ja viel versessen hier. Und wenn dann der Betrieb weniger wird, kommt der Umsatz nicht mehr und dann ist schon ein bisschen traurig mit dabei. So schön wie es ist. Während draußen Schüler den persönlichen Biorhythmus per Computer für nur 1,49 Mark offerieren, bleibt der sprunghaft gestiegenen Zahl von DDR-Autofahrern keine Zeit, auf den für sie günstigsten Termin zum Tanken zu warten. Seit Tagen sind alle Zapfsäulen der Stadt ständig von Hunderten von Fahrzeugen belagert. Nicht gleich die begehrte D-Mark für Sprit opfern, diese Devise treibt sie in die Warteschlangen. 30% mehr Kraftstoff als normal muss die staatliche Gesellschaft Minol derzeit ausliefern. Bis zu 5 Zusatzkanistern füllen manche Fahrer ab. Ihre Keller müssen Tanklagern gleichen. Die meisten Straftaten werden jetzt nach unseren Gesetzen geahndet. Neu ist der Paragraph, der die Bildung einer terroristischen Vereinigung unter Strafe stellt. Die Paragraphen über Rauditum und gesetzwidrige Ansammlung wurden gestrichen. Sie dienten den DDR-Behörden bisher als Gummiparagraphen, um Oppositionelle zu verfolgen. Das Parlament Litauens hat am Abend Voraussetzungen für Verhandlungen mit der sowjetischen Zentralregierung über die Unabhängigkeit geschaffen. Nach Agenturberichten billigten die Abgeordneten einen Vorschlag von Parlamentspräsident Landsbergis. Danach soll die Unabhängigkeitserklärung des baltischen Staates vom 11. März

an der in diesem Bereich bestehenden Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern. Die Gewährleistung der inneren Sicherheit gehört im Wesentlichen zum Verantwortungsbereich der Bundesländer, solle festgehalten werden. Im Mittelpunkt der Beratungen der Innenminister stand heute in Bonn der Bericht der deutsch-deutschen Arbeitsgruppe zur Intensivierung. Das historische Datum der Wirtschafts- und Währungsunion beendet die Nachkriegszeit. 45 Jahre nach dem von Hitler begonnenen Zweiten Weltkrieg können nun schrittweise die politischen Folgen in Europa überwunden werden. Jetzt kann wirklich vom Ende des Kalten Krieges gesprochen werden. So sollte dies nicht nur ein Tag der Freude, sondern auch ein Tag der Erinnerung sein. Die deutsche Spaltung vor über 40 Jahren war ja eine Folge des Kalten Krieges. Die Bundesrepublik entwickelte sich nach Restaurationstendenzen in den 50er Jahren zu einem offenen, freien und sozialen Rechtsstaat. Die DDR hingegen musste die stalinistische Diktatur übernehmen. Die allmächtige SED bestimmte alle Bereiche des Lebens und wurde von Blockparteien und Massenorganisationen unterstützt. Während die Bundesrepublik durch den Marshallplan zum Wirtschaftswunder gelangen konnte, musste die DDR die Kriegsfolgen allein tragen. Dass nun bei der wirtschaftlichen Vereinigung die Bundesrepublik die größeren Lasten tragen muss, ist unter diesem Gesichtspunkt fast natürlich. Für die DDR aber steht die Vergangenheitsbewältigung im Vordergrund. Die erklärliche Fixiertheit auf die Wirtschaft darf dies nicht verdecken. Schließlich war die SED-Diktatur auch möglich, weil es viele Mitläufer gab und Untertanengeist sich lange Zeit breit machte. In einem vereinten Deutschland darf aber gerade Untertanengeist nicht mehr aufkommen, soll die Demokratie gefestigt werden. Die deutsche Vereinigung, deren erster und vielleicht wichtigster Schritt mit der Wirtschafts- und Währungsunion nun getan wird, kam viel schneller als von Politikern und Wissenschaftlern erwartet. Die völlige Diskreditierung des DDR-Regimes bei der Bevölkerung führte zu einem fast überstürzten Anschluss. Politische Hektik, aber auch Verunsicherung über die Zukunft kennzeichnen die Stimmung an diesem historischen Datum in beiden deutschen Staaten. Doch der ökonomische Neuaufbau der DDR ist unumgänglich und die folgende politische Einheit kommt wohl ebenfalls rascher als gedacht. Ich persönlich hätte mir gewünscht, dass die DDR nach einem längeren Prozess der Demokratisierung in die deutsche Vereinigung gegangen wäre, um mehr von ihren Erfahrungen einzubringen. Doch das System der DDR-Diktatur war so zerrüttet, ja verrottet, dass die Überstürzung erklärlich ist. Nur muss der Vereinigungsprozess unbedingt in Übereinstimmung mit den Nachbarländern geschehen, muss die Einigung europäisch sein. Die Wirtschafts- und Währungsunion ist ja nicht nur ein ökonomisches Problem, so wichtig dies gerade für die Bevölkerung der DDR zunächst ist. Der Zusammenbruch der DDR ist auch ein Sieg der Demokratie über die Diktatur mit Auswirkungen auf ganz Europa. Das Ende der Spaltung Deutschlands kann der erste Schritt zur Überwindung der Teilung Europas sein. Im Rahmen der Prinzipien, die die KSZE jetzt verkündet, nämlich Rechtsstaatlichkeit, freie Wahlen, Meinungs- und Pressefreiheit sowie Ausbau des Sozialstaates, kann die Einigung Europas weitergehen. Die Währungsunion ist also nicht nur deswegen ein historisches Ereignis, weil sie die Einheit Deutschlands ankündigt, sondern weil sie zur Überwindung der Blöcke führen kann und die Einheit Europas auch den Frieden in der Welt sicherer macht. Die historische Chance, nicht in Nationalstaatlichkeit und schon gar nicht im Nationalismus zurückzufallen, sondern mit den Grundwerten der Demokratie und des Sozialstaates Europa zu einigen, das ist die historische Aufgabe der Stunde. Deutschland an der Schwelle zur Einheit. Der bevorstehende 1. Juli und alles, was damit politisch zusammenhängt, hat, wen wundert's, wesentlich auch die Diskussion und die Politik der Parteien beeinflusst, hüben wie drüben. Auch die Parteien wollen nun die Einheit für sich, was ebenfalls nicht so ganz ohne Reibungen abgeht und auch nicht ohne Kontroversen. Bei der Union geht es zum Beispiel um die Frage, in welche Richtung soll es gehen? Wo soll die künftige vereinte CDU ihre programmatischen Schwerpunkte setzen? Mehr christlich-sozial, mehr konservativ, mehr liberal? Wir lassen uns keinen neuen Richtungsstreit aufzwingen, ist die Antwort des Bonner CDU-Generalsekretärs Volker Rühe auf solche spekulativen Fragen. Die Liberalen, die deutschen Liberalen in Ost und West, sind entschlossen, ihre Vereinigung nach 10 Verhandlungen so schnell wie möglich zu vollenden und wollen sich künftig Freie Demokratische Partei Deutschlands nennen. Das soll Mitte August auf einem Parteitag geschehen, in Hannover und nicht in Ost-Berlin, wo keine Tagungshalle mehr zur Verfügung stand. Richtungsstreit oder Streit im Personen im Zusammenhang mit der deutschen Einheit. Das ist oder war eine Frage in dieser Woche auch im anderen politischen Lager bei der SPD. Ausgelöst durch Spekulationen und Gerüchte über die Frage, wer die Partei führen solle in der Zukunft im vereinten Deutschland. In der SPD Druck zugunsten Lafontaines. hieß es noch am Montag in einer Schlagzeile. Doch andern Tags, nach einer Sitzung des Parteivorstandes, las man es anders. Der SPD-Parteivorsitzende Hans-Jochen Vogel und nicht der saarländische Ministerpräsident und Kanzlerkandidat Oskar Lafontaine wird die Vereinigten Sozialdemokraten als erster gesamtdeutscher SPD-Chef in den kommenden Wahlkampf führen. Anlass für Helmut Löhlhöffel, sich mit der Lage der Bonner Sozialdemokraten zu beschäftigen. Mehrmals hat uns die SPD in diesem Jahr schon das öffentliche Schauspiel eines Streits geliefert, der immer nach dem gleichen Muster abläuft. Vorhang auf, die Bundesregierung verkündet etwas. Erster Akt, SPD-Chef Hans-Jochen Vogel nimmt dazu Stellung. Zweiter Akt, sein Stellvertreter Oskar Lafontaine, ist anderer Meinung. Dritter Akt. Eine parteiinterne Diskussion bricht aus, an der sich zahlreiche SPD-Politiker und Politikerinnen unterer und oberer Ränge beteiligen. In der Theaterpause telefonieren Vogel und Lafontaine miteinander und dann der vierte Akt. Vogel beruft Präsidium und Vorstand ein, legt fein gesponnene Kompromisspapiere vor. Fünfter Akt, alle stimmen zu, Lafontaine wird über das Ergebnis informiert, erklärt sich einverstanden. Alle sind zufrieden, Vogel verkündet das Ergebnis, Vorhang zu. Das jüngste Schauspiel dieser Art bot die SPD erst in der vergangenen Woche. Vordergründig ging es um eine reine Organisationsfrage. Zu entscheiden war, ob beim bevorstehenden Zusammenschluss der West- mit der Ost-SPD ein neuer Parteivorstand gewählt werden soll oder ob der jetzige SPD-Bundesvorstand bleibt, wie er ist, und einige Mitglieder der DDR-Sozialdemokraten werden hinzugewählt. Hinter dieser eigentlich gar nicht so schwer zu lösenden Operation stand aber eine ganz andere Frage, die das Ganze zum innerparteilichen Drama machte. Wer wird erster Vorsitzender der gesamtdeutschen SPD, Vogel oder Lafontaine? Freunde Lafontaines wollten die Gelegenheit nutzen, um den Generationswechsel an der Parteispitze endlich zu vollziehen. Der 46-jährige Lafontaine soll nach ihren Vorstellungen den 64-jährigen Vogel ersetzen. Aber das wäre nur möglich, wenn auf dem SPD-Parteitag Ende September in Berlin ein neuer Vorstand gewählt wird. Präsidiumsmitglieder wie Heidi Wieczorek-Zeul und Gerhard Schröder, die zur Lafontaine-Gefolgschaft zählen, hatten gute Argumente. Bei einer Vereinigung der Bundesdeutschen mit der DDR-SPD müsse, so sagten sie, der Neuanfang deutlich gemacht werden durch einen demokratisch legitimierten neuen Vorstand. Und hinter dieser Formulierung versteckte sich natürlich die Forderung, auch einen neuen Vorsitzenden zu wählen. Doch die Anhänger Lafontaines hatten sich verrechnet. Dreifach sogar. Bald mussten sie einsehen, dass sie in keinem der höheren Parteigremien eine Mehrheit haben. Zwar sprachen sich die bayerischen und die hessischen Sozialdemokraten für das Neuwahlmodell aus, aber im Parteipräsidium waren es nur 2 von 11, nämlich Wieczorek-Zeul und Schröder, und im Vorstand ganze 11 von 32. Zweitens hatten sie wohl nicht mit dem Beharrungsvermögen Vogels gerechnet. Es gab Gerüchte, der Parteichef habe Lafontaine angeboten, im Herbst den Vorsitz zu übernehmen. Aber das scheint nicht zu stimmen. Vogel spürte die sichere Mehrheit im Rücken und wurde von seinen Freunden bedrängt, das Amt vorerst zu behalten. Ihr Rezept hieß, Lafontaine für einen konfliktreichen Wahlkampf, aber Vogel für den innerparteilichen Ausgleich. Drittens schließlich gibt es in der SPD-Spitze offenbar eine merkwürdige Art, miteinander umzugehen. Da wird nicht offen miteinander geredet, sondern in Andeutungen und Anspielungen diplomatisch verkleidet. Vogel und Lafontaine sind 2 gegensätzliche Typen, sie mögen sich nicht und sie mauen einander. Da kommt es, dass der eine wohl etwas von einem Angebot verstanden hatte, der andere aber davon gar nichts gesagt haben wollte. So ähnlich muss es gewesen sein, sonst wären die Missverständnisse um die künftige Parteiführung gar nicht erst aufgetaucht. Immer wieder brauchen Vogel und Lafontaine Moderatoren, mal den Ehrenvorsitzenden Willy Brandt, mal den stellvertretenden Parteichef Johannes Rau, mal den saarländischen SPD-Fraktionschef Reinhard Klimt. Nun ist die Entscheidung bis zum Frühjahr erstmal wieder aufgeschoben. Doch dann wird ein neuer Parteivorstand gewählt und wieder wird dann die Frage gestellt, bleibt Vogel, kommt Lafontaine? Wahrscheinlich werden wir das gleiche Theater dann noch einmal erleben. Dazu unter anderem die Diskussion um den bevorstehenden Parteitag der KPDSU, der nun doch nicht verschoben, sondern wie vorgesehen am Montag beginnen soll. Das hat gestern das Plenum des ZK der sowjetischen KP bestätigt und zugleich auch den Bericht des sowjetischen Parteichefs Michail Gorbatschow zu, hat dem Bericht des sowjetischen Parteichefs Michail Gorbatschow zugestimmt, den er beim Parteitag verlesen wird. Von Beobachtern wird dies als Beleg dafür gewertet, dass Gorbatschow, der unter erheblichen Druck geraten ist, seine Machtposition offenbar wieder hat festigen können. Den Zustand der Sowjetunion kommentiert Hans-Joachim Deckert. Gemessen an dem, was an Zwischenfällen und Nervenprüfungen auf dem bevorstehenden 28. Parteitag der sowjetischen KP alles denkbar erscheint, ist die größte Sensation gerade noch vermieden worden. Das Treffen wird planmäßig am morgigen Montag beginnen. Der Gedanke an einen Aufschub ist in den Hintergründen kleinmütiger Parteitaktik verschwunden. Man stelle sich vor, das Zentralkomitee hätte am Freitag beschlossen, der Parteitag, höchstes Beschlussorgan der sowjetischen Kommunisten, werde auf den Herbst vertagt. Die in Aussicht genommene Begründung, die Ernte könnte durch den Disput im Kreml-Festsaal gestört werden, hätte niemand geglaubt. Die Ernte, die in diesem Jahr sogar gut sein soll, wird durch fehlenden Transportraum teilweise nicht in die Scheunen gefahren. Und das hat natürlich einen Zusammenhang mit Theorie und Praxis der Reformpolitik. Ob man sich freilich über die Gründe heute oder in einem Vierteljahr streitet, werden den Fahrer des Mähdreschers so wenig wie den Siloverwalter interessieren. Sie dürften darüber ihre persönliche Meinung haben. Das Volk aber hätte vollends die Orientierung verloren, wenn Michail Gorbatschow hinter einem Ausweichmanöver gesteckt hätte, das die aktuelle Diskussion über die Lage der Führungspartei und des ganzen Landes verhindern soll. Allein, dass man ein Moratorium der Rechenschaft über den Fortgang der Reform für denkbar hielt, zeigt den Zustand der Ratlosigkeit an. Parteitage markieren in der sowjetischen Geschichte den Zustand des programmatischen Fort- oder Rückschritts. Nicht einmal unter Stalin war auf die Selbstdarstellung der Organisation verzichtet worden. In der Nach-Stalin-Ära steht der 20. Parteitag von 1956 für Chruschtschows Abrechnung mit den Methoden des georgischen Diktators. Der 27. Parteitag Ende Februar 1986 war die große Plattform, auf der Gorbatschow seine neuen Thesen verkündete. Die weltbewegenden Parolen von Perestroika und Glasnost nahmen von hier ihren Ausgang. Im üblichen Fünfjahresrhythmus hätte das Treffen mit der Nummer 28 zu Anfang 1991 die erste Zwischenbilanz des neuen Kurses vor der Jahrtausendwende bringen sollen. So lange wollte Michail Gorbatschow zunächst nicht warten und verkündete zweimal eine Vorverlegung. Beabsichtigt war wohl eine Ermutigung der progressiven Kräfte und ein zumindest rhetorisches Strafgericht über den konservativen Flügel der Partei. Einen glatten Erfolg auf dieser Linie scheint sich der Hausherr im Kreml inzwischen nicht mehr zuzutrauen. Zutiefst irritiert hat ihn der Verlauf der politischen Entwicklung in der russischen Teilrepublik der Sowjetunion, die mehr als die Hälfte der Bevölkerung, mehr als zwei Drittel der Wirtschaftskraft des einst als festgefügt geltenden Imperiums umfasst. Gorbatschow hatte sich, als es um die Wahl eines Präsidenten für dieses Kernland ging, heftig gegen den Kandidaten Boris Jelzin ausgesprochen, seinen anfänglichen Lieblingsjünger, der dann als Parteichef von Moskau wegen seiner offenkundigen Widerspenstigkeit abgelöst wurde. Der Appell war jedoch in den Wind gesprochen, Jelzin wurde mit mehr als 90% der Stimmen gewählt. Gorbatschows Favorit fiel kläglich durch. Dieses für den Parteiführer blamable Ereignis rief nun die andere Seite auf den Plan, die Anhänger des konservativen Apparates, die im russischen obersten Sowjet nunmehr ihren Kandidaten zum Regierungschef im mit Abstand wichtigsten Teil der Sowjetunion beriefen. Es ist nicht allein die Zangenbewegung der beiden extremen Richtungen, die den Pragmatiker Gorbatschow, den Mann der ausgleichenden, lernfähigen Politik, in einer explosiven Situation alarmieren muss. Es sind in der Diskussion in diesem obersten Sowjet Worte gefallen, die einen sowjetischen Kommentator an die so wörtlich finstersten Zeiten der Vergangenheit erinnert haben. In der Tat, wenn dazu aufgefordert wird, die Verräter zu steinigen, die Heiligtümer der Nation verspielen, dann muss jeder aufhorchen, der sich von Gorbatschows Politik eine endgültige Abkehr von ideologischen und militärtechnischen Feindbildern versprochen hatte. Der 28. Parteitag, so ist zu befürchten, wird nicht zur einmütigen Beschleunigung der wirtschaftlichen und politischen Selbstbestimmung beitragen, sondern die Partei einer weiteren Zerreißprobe aussetzen. Wenn Gorbatschow dieses Fegefeuer übersteht, wird die Welt seine Standfestigkeit besser einschätzen können. Gerade für die Deutschen in Ost und West ist dies von existenzieller Bedeutung. Meine Damen und Herren, alles wartet auf Mitternacht oder muss es korrekter 0 Uhr heißen, Stunde 0. Dann nämlich ist der Zeitpunkt gekommen, die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion zwischen der Bundesrepublik und der DDR tritt in Kraft. Alles wartet und mancher vertreibt sich die Zeit bis dahin auf mehr oder weniger vergnügliche Weise, auf privaten DDR-Markfeten zum Beispiel oder bei Kneipenveranstaltungen unter der Überschrift Tanz in die D-Mark. Sparkassen und Tankstellen verzeichnen das, was man gemeinhin einen Ansturm nennt. Schlangen haben sich auch vor Lebensmittelgeschäften gebildet, trotz der Tatsache, dass die Regale dort meistens leergefegt sind. Die Stimmung in der DDR vor dem 1. Juli, für uns in dieser Sendung natürlich ein Thema. Wir berichten außerdem über zwei Parteitage, einen hüben, einen drüben. Die SPD in West-Berlin tagt, in Leipzig tagt die DSU. In Hamburg hat es gestern Abend und in der vergangenen Nacht Krawalle gegeben, während und nach der Premiere des Musicals mit dem Titel Phantom der Oper. Und aus dem afrikanischen Sambia kommen widersprüchliche Meldungen über einen Putsch. Beide Ereignisse sind ebenfalls Themen für West. Und die Veranstaltung, über die wir uns jetzt berichten lassen wollen, ist überschrieben mit dem Motto Hauptstadt Berlin. Die Veranstaltung ist kurz schildern, wo sie genau sind. Ich bin hier in Salzwedel und Salzwedel liegt ganz im Norden der Altmark im Bezirk Magdeburg, zukünftig im Bundesland Sachsen-Anhalt, bis zur Wende in der DDR für Bundesbürger, aber auch für Westberliner, für die das Wendland gewissermaßen ein Naherholungsgebiet war, war die 800-jährige Stadt mit ihrem mittelalterlichen Stadtkern nahezu unerreichbar. Nur rund 3 Kilometer jenseits der Grenze lag Salzwedel im Sperrgebiet und ich sagte Wendland, das ist dieser kleine Zipfel, der von der Bundesrepublik in die DDR aus Niedersachsen reinragt. Und wie gesagt, am Süden dieses Zipfels, da liegt Salzwedel. Es wird von großem Ansturm auf Sparkassen, Kneipen und Tankstellen berichtet in der DDR, von langen Schlangen vor den Lebensmittelgeschäften. Ist das auch die Situation dort in Salzwedel? Nein, das kann ich von hier, von Salzwedel, nicht sagen. Also Schlangen vor den Geschäften habe ich nicht gesehen, auch keine Schlangen vor den Sparkassen. Die haben nämlich heute auch zu. Salzwedel, einen Tag vor der Stunde Null, ein kleiner Teil der 25 Milliarden D-Mark, die in den letzten Wochen aus der Bundesrepublik in die DDR geschafft worden sind, wird natürlich auch hier ab morgen ausgegeben. Aber Schlangen, wie gesagt, gibt's nicht. Wie ist die Stimmung bei der Bevölkerung? Ja, seit der Grenzöffnung ist es hier mit der Ruhe und mit der Beschaulichkeit vorbei. Bundesbürger fallen in Massen ein, um sich beim Anblick der zum Teil verfallenen Innenstadt so eine Art wohligen Schauer zu verschaffen. Die Haupteinkaufsstraße wird von einer Westfirma ganz im Sinne bundesdeutscher Fußgängerzonenkultur aufgepflastert. Westliche Straßenhändler verkaufen Obst und Gemüse gegen D-Mark, versteht sich. Und die Stimmung, Wolf Rentschke, da frage ich am besten mal einige junge Leute, die hier bei mir sind von der DDR-Rockgruppe Die Abgeordneten. Ich bin hier auf dem Rathausplatz, früher übrigens der Ulanenplatz und wer weiß, vielleicht später auch wieder der Ulanenplatz. Ich frage einfach mal, wie ist die Stimmung so kurz vor der Währungsunion? Ja, ich würde sagen, also ist alles ein bisschen gepresst, weil wir hatten uns vorhin schon ein bisschen unterhalten irgendwie darüber. Ich sage, ich sehe selber mit der Währungsunion, das ist gut, es kommt viel Schönes hoch hierher, Geld und man kann damit anfangen, aber irgendwie fühlen wir uns doch ein bisschen überrollt, so, weil das alles ganz zu schnell geht. Ich persönlich denke jedenfalls so, das geht alles zu schnell irgendwie. Du bist hier, hast du mir vorhin erzählt, in einer landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft beschäftigt. Ist dieser Arbeitsplatz denn sicher? Es heißt ja immer, die Währungsunion bringt auch die Gefahr der Arbeitslosigkeit mit sich. Ja, der Fakt ist ganz unbescholten da. Fest steht eigentlich, ich selber werde wahrscheinlich ab September keine Arbeit mehr haben, da unser Betrieb sich auch im Wohlgefallen auflösen wird, wie es wahrscheinlich so ist, denn der Absatz mit den tierischen Sachen ist nicht mehr da, weil die Bundesbürger, wie gesagt, auch die bundesdeutschen Unternehmen uns im Prinzip überrollen und auch der, oder wollen wir mal sagen, die Leute mehr doch bundesdeutsche Produkte kaufen, lieber kaufen wie unsere, obwohl unsere eben genauso gut und noch so gut sind. Das betrifft 2000 Leute, die in dieser, 200 Leute, Entschuldigung, die in dieser LPG beschäftigt sind. Was machen die denn ab? Ja, für uns ist es so gegliedert, wir machen, unser LPG ist die Tierproduktion, wir haben Rinderhaltung, Kuhhaltung, Nerze, also Nerzfälle und Milchproduktion. Und dieses ist nun geteilt in vielen Abteilungen. Das ist etwa so 15 Quadratkilometer groß, das Territorium. Und es ist Schlosserei und Tischlerei, im Prinzip alles, was so ein Handwerksbetrieb oder so ein LBG braucht, ist da enthalten an Schlosserei, Dienstleistungen, was wir selber hier halten haben. Ich frage mal jemand anders hier. In Zukunft wird dann ja auch Ihr Lohn in D-Mark ausgezahlt. Wert der Reichen für Wohnung, für Miete, für die Lebenshaltungskosten? Ja, das muss man erst alles sehen. Die Mieten werden sicher steigen. Und im Moment sieht es so aus, ich verdiene jetzt 800 Mark. Also auch jetzt, das wird auch eins zu eins so weiter bleiben. Und naja, wir müssen das erst alles sehen, ob das denn reicht, ja. Und dementsprechend werden dann auch die Löhne steigen müssen. Ja, Wolf Rentschke, Sie hören, die Stimmung ist doch eher skeptisch, um nicht zu sagen gedrückt. Nun weiß man nicht, ob das repräsentativ ist. Auf jeden Fall hier in Salzwedel, meine Gesprächspartner, Sie sind nicht so sehr euphorisch. Aus Salzwedel in der DDR, ein Stimmungsbericht von Hans-Joachim Wiese. Wie die Stimmung in Ost-Berlin ist, wenige Stunden vor Inkrafttreten der Währungsunion, schildert in Ihrem Beitrag Dagmar Reim. Berlin, Alexanderplatz. Nur noch wenige Stunden bis zum Einrollen der starken Mark. Ein westdeutscher Versicherungskonzern fragt seine potenziellen Kunden per Lied mit stark überdrehten Boxen, ob denn jedermann glücklich sei. Wer es nicht ist, der darf in die Brückenstraße eilen, wo dieser Konzern heute sein neues Büro eröffnet. Wer unter den ersten 1000 Glücklichen ist, erhält kostenlos ein Einwegfeuerzeug. Gleich nebenan geht es handfester zu. Frisch von der Lastwagenrampe wegverkauft, ab in die Pfanne. Hähnchen, die, glaubt man der stimmgewaltigen Verkäuferin, noch gestern im Ostseewasser gekühlt wurden. Keine unbedingte Empfehlung. Wir wissen nicht, wohin mit den Tieren. Wir sind von einer LPG aus dem Ostseebezirk, vom Norden, aus dem Kreis Bad Doberan. Wenn wir die nun nicht loswerden, müssen wir sie in die Müllkippe kippen. Und was sollen wir machen? Gucken Sie mal an hier, was das für ein Unterschied ist, ganz optisch zu sehen. Ja, kommen Sie ran, meine Herrschaften. Heute noch DDR-Mark und morgen sind Sie alle. Ein Feuerwehrkranwagen fährt vor. In schwindelnder Höhe befestigen zwei Männer ein Riesentransparent am Kaufhaus. Die neue Möbelwelt. Ab Montag hier. Das Zentrumwarenhaus, seit Jahrzehnten montagmorgens traditionell geschlossen, teilt auf großen Plakaten mit: Montag sind wir ab 9 Uhr für Sie da. Kaufhof, der dann hier Regie führt, macht's möglich. Im Innern schwingt das Personal den Wischlappen, führt den Staubsauger und bestückt die Regale mit frischer Ware. Alle Kaufhallen sind heute geschlossen. Am Buchladen ebenso wie am Schallplattengeschäft die Einladung: Ab Montag sind wir für Sie da. Eine Menschenschlange vor einem bonbonblauen Lieferwagen. Strahlende Kinder tragen DDR-braune Papiertüten davon. Negerküsse, Stück 20 Pfennige Ost. Wir sind jetzt noch Dauerbackwaren Berlin, aber ab 1. Juli wird umbenannt in eine GmbH, das heißt dann Spreewaffeln GmbH. Da kriegen wir auch dann andere Fahrzeuge, alles. Wir haben die Verpackung jetzt alles neu bekommen und verkaufen jetzt hier eben noch, was jetzt von gestern von der Produktion, also das ist ganz frisch, noch von unserer alten Verpackung, damit das aus dem Lager raus ist und dass es dann eben ab Montag früh voll losgehen kann mit den neuen Verpackungen alles. Kopf an Kopf, Bauch an Bauch steht eine schwitzende Männermenge vor einem anderen Fahrzeug. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Wir verkaufen Erotikkataloge und ja, Magazine, Sexmagazine. Die Leute drängen sich? Ja. Worauf führen Sie das zurück? Ja, auf zweierlei, halt das jetzt der letzte Tag ist, wo man noch mit Ostmark bezahlen kann und dass die Leute halt ihr Geld gern loswerden möchten. Und dann zum anderen, dass eben einfach ein Nachholbedarf auf dem Gebiet besteht. 10 Mark Ost kostet ein Katalog mit Hochglanz Frischfleisch, 12 Mark der Doppelpack. Mehr Schnapsleichen als an Werktagen dösen heute auf dem Alexanderplatz. Kein Wunder, der harte Alkohol aus Ostproduktion geht hier zu Schleuderpreisen weg. Die Flasche Gin oder Korn für 5 Mark. Fliegende Händler preisen T-Shirts und Batikröcke an, deren Nähte bei strengerem Hinsehen zu zerfallen drohen. Nach der ersten Wäsche möchte ich sie nicht wiedersehen. Auf der Waschbetonplatte zu meinen Füßen liegt ein Pfennigstück. Ein Alu-Chip. DDR-Ware. Baujahr 87. Eichenlaub auf der Vorder-, Hammer und Zirkel auf der Rückseite. Ein DDR-Pfennig. Und keiner hebt ihn auf. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit dem Wochenspiegel. Gehen Sie mit auf diese Tour. Geld, das ist auf dieser Welt der einzige Kick, der hält, wenn man davon genügend hat. Sehen Sie doch, die anderen stehen schon dort und nehmen die Creme schon fort beim großen Festbankett. Ich meine, was soll ich von der Mark erwarten? Ich kann von mir was erwarten oder von anderen Leuten oder was weiß ich, aber von der Mark nicht. Ja, weil ich davon erwarte. Ein neues Auto auf jeden Fall. So einfach ist das. Ist es wirklich so einfach? Guten Tag und willkommen zum Wochenspiegel, meine Damen und Herren. Mit gemischten Gefühlen auf beiden Seiten jener Grenze, die es seit heute praktisch nicht mehr gibt, haben wir diesen Tag erwartet. Nun ist es erreicht. Die deutsche Mark gilt in ganz Deutschland. Die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion ist in Kraft. Ein weiterer historischer Tag auf dem Weg zur Vereinigung der beiden deutschen Staaten. Für uns Anlass, den Wochenspiegel umzukrempeln, Ihnen die ersten aktuellen Bilder vom Tag X, vom neuen Lebensgefühl in der DDR zu geben, falls es das wenige Stunden nach Beginn der D-Mark-Zeit überhaupt schon geben sollte. Aus Berlin, aus Dresden und von der alten Zonengrenze werden sich meine Kollegen melden. Beginnen wir an der Spree. Klaus Richter und Horst Hanow haben mit ihren Kamerateams eine Dokumentation der ersten Stunden dieses Tages zusammengestellt, der als einer der größten Einschnitte im Leben der Deutschen seit Kriegsende bezeichnet wurde. Die Stunde Null am Alexanderplatz. 10.000 standen Schlange, um sich ihr neues Geld zu holen. Die harte deutsche Mark. Pünktlich, Schlag 12 um Mitternacht, öffnete vor allen anderen die größte deutsche Bank ihre Pforten. Er wurde als erster eingelassen. Hans-Joachim Korsalli, ein Kohlenträger aus Berlin. 7 Stunden hatte er gewartet. Die Bank bereitete ihm einen gebührenden Empfang und schenkte ihm ein Sparbuch mit 100 Mark. Das ist der Startschuss für die Währungsunion. Ich bin stolz und glücklich, dass das hier an diesem traditionsreichen Platz am Alexanderplatz geschieht. 3.000 Mark ließ Korsalli sich auszahlen, 2.000 für sich und seine Frau, 1.000 für seinen Sohn. Die hat er ihm zur Jugendweihe versprochen. Und seitdem wird an den Geldschaltern gezählt und gezahlt. 32 Bedienstete der Bank sind im Einsatz. Die ganze Nacht waren die Schalter geöffnet und es geht durch bis heute Abend um 9. Die Kette der Kunden riss nicht ab. Die Währungsunion ist in Kraft. Kommt die D-Mark nicht zu uns, dann gehen wir zu ihr, war noch vor gar nicht langer Zeit ein weit verbreiteter Slogan. Wie erleben die DDR-Bürger heute den Einzug der deutschen Mark? Und die früher gedacht habe, also ich erlebe den Zeitpunkt nicht mehr, nur meine Kinder. Also ich empfinde schon Freude und Genugtuung, guck da rüber. Naja, man hat eine Währung doch, die was wert ist, ne? Irgendwie besser ist das. Man kann jetzt überall hinfahren, ne? Wo man will. Und man kann sich sicherlich auch Dinge leisten, die man sich vorher nicht leisten konnte, ne? Tja, wissen Sie, wir haben das Geld erarbeitet. Das ist das Wichtigste. Uns steht das irgendwie zu, ob das nun Westgeld ist oder Ostgeld. Wir freuen uns, dass wir sie haben und dass wir alles damit tun können, was wir bis jetzt nicht tun können. Draußen, vor der Bank, bis in die frühen Morgenstunden ein Jubelfest. Bei den Parlamentswahlen am 18. März hatte sich die große Mehrheit der DDR-Bürger in erster Linie für die D-Mark entschieden. Jetzt ist sie da. Die alte DDR ist endgültig Vergangenheit. Und wer heute Nacht den Alex mit einem Trabi ansteuerte, dem Symbol vergangener Zeiten, der durfte sich nicht wundern, wenn er so behandelt wurde. Zu ernsthaften Zwischenfällen kam es nicht, aber die D-Mark hatte die Bürger in Stimmung gebracht. Am frühen Morgen. Wir sind das Volk, wir wollen die D-Mark, so könnte das Motto lauten. Nach dem Vorspiel auf dem Alexanderplatz geht es bei den anderen Sparkassen und Banken um 9 Uhr los. So sah es überall in Ost-Berlin aus. Sie haben die halbe Nacht gewartet. Die letzten Biere in Kneipen und Restaurants haben sie noch in Ostmark bezahlt. Jetzt gelten eine neue Währung und neue Preise. Ganze Familien haben sich geschlossen aufgemacht. Es sei ein großer Tag, hören wir immer wieder. Erst kurz vor Schalteröffnung ist die D-Mark angeliefert worden. Nicht zu viel auf einmal, einige hunderttausend pro Zweigstelle aus Sicherheitsgründen. An diesem Tag gehen landesweit Milliarden über die Schalter. So sieht der Scheck aus. Das mal als Muster, wir haben ihn alle noch nicht gesehen. Die Angestellten werden noch einmal belehrt. Geld gibt's nur, wenn die Personaldaten auf der Auszahlungsquittung mit denen der vorgelegten Ausweise übereinstimmen. Der Run beginnt, aber in aller Regel ruhig, diszipliniert, fast andächtig. Geduld und Ausdauer haben sie in 40 Jahren Sozialismus gelernt. Die meisten sagen, man wolle mit den kostbaren Scheinen vorsichtig umgehen, das Geld lieber auf die hohe Kante legen, anstatt alles gleich auszugeben. Man wisse nicht, was noch komme. Und dass Geld auch arbeiten kann, das ist für sie eine neue Erkenntnis. Bei den Wünschen liegen Urlaubsreisen und hochwertige Konsumgüter ganz vorne. Die Stimmung ist gut, aber nicht überschwänglich. Sie alle wissen, dass sich ihr Leben von Grund auf ändert. Da wird manchem auch bange. Was ist das heute für ein Tag für Sie? Na ja, ganz aufgeregt. Die ganze Nacht war ich aufgeregt. Ich musste immer auf die Toilette gehen, ne? Und das hat mit Bauchschmerzen war das verbunden. Und so ganz umgestillt bin ich und ich kann...